and the two Sex Kanzlers, komm bleib doch hier. Doch dein Herz, das weiß, ich kann nicht bei dir bleiben. Denn der Traum in mir lässt mir einfach keine Ruhe. Bin daheim nicht so zu Haus, so wie du. Irgendwann bestimmt werd ich wieder da sein. Irgendwann bestimmt find ich endlich heim. Bleib für immer hier, werd dir immer nah sein. Unser Glück beginnt. Irgendwo, doch heut weiß ich, du bist wichtiger als alles. Komm nicht los von dir und die Sehnsucht wächst in mir, dich zu lieben und dich nie zu verlieren. Irgendwann bestimmt wieder da sein. Irgendwann bestimmt find ich endlich heim. Bleib für immer hier, werd dir immer nah sein. Unser Glück beginnt irgendwann bestimmt. Irgendwann bestimmt find ich endlich heim. Bleib für immer hier, werd dir immer nah sein. Unser Glück beginnt irgendwann bestimmt. Unser Glück beginnt irgendwann bestimmt.